Der Tenntal gehört zu den sogenannten symmetrischen Talas. Ein Zyklus wird in gleich lange Teile, den Vipaks, unterteilt. In der Anzahl zwei, drei oder mehrere. Eine Zunahme der Teilsegmente eines Talas führt zu dem Höreindruck eines schnelleren Tempos. Man spricht hier von der rhythmischen Dichte. Jeder Taler kennzeichnet sich durch eine festgelegte Schlaganzahl und definierten Abfolgen von Trommellauten, den Tikkas. Tikka bedeutet so viel wie Unterstützung oder Ort der Ruhe. Diese Muster verhelfen nach jahrelangem Training einem Spieler der komplexen Abfolge einer Raga-Interpretation, das Takttempo zu halten und ein mathematisch exaktes Zeitkorsett zu liefern, zur Orientierung des Solisten und für das Solospiel auf der Tabla. In dem Muster der Tikkas erfahren die einzelnen Beats eine unterschiedliche Betonung, zu der Zählweise etwas mehr nach dem nächsten Hörbeispiel. Der Tabla-Virtuose Partha Saraghi Mukherjee zählt in der internationalen Szene als Komponist und in Jazz- und Weltmusikprojekten zu den vielschichtigsten Repräsentanten seines Instruments. Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Athen 2004 präsentierte er sich einem Weltpublikum. Mukherjee zeichnet sich besonders durch eine tonale Qualität und Klarheit aus. Er ist ein Vertreter der Diligarana oder Diligarana, die dem Benares-Stil sehr nahe steht. Für die nun folgende Themen- und Variationsform von Talas, der sogenannten Kaida, wird Partha Saraghi Mukherjee von Somnath Misra auf dem Harmonium begleitet. Thank you.

indische Konzept der Talas. Das rhythmische System der indischen Klassik präsentierte uns der Tabla-Virtuose Partha Saraghi Mukherjee am Beispiel der Themen- und Variationsform Kaida. Sie wird von einer Vielzahl der Tabla-Spieler für ihre Wechselbeziehung zwischen festgelegter Struktur und dem Gestaltungsfreiraum wertgeschätzt. Eine Art Framework, innerhalb dessen sich der Musiker frei entfalten kann. Wie behält ein Perkussionist innerhalb einer komplexen Raga-Interpretation, die zu 90% aus Improvisation besteht, auf der Tabla oder einem der anderen indischen Schlaginstrumente die Orientierung? Und gibt es für den Zuhörer die Chance, bis zu einem gewissen Grade der Interpretation des Tabla-Spiels und der Kodierung der Talas zu folgen? In Indien ist das fachkundige Publikum, das in allen Bevölkerungs- und sozialen Schichten anzutreffen ist, dazu sehr wohl in der Lage. Als Anker für alle Ragas und ihren melodischen Skala-Interpretationen und für die Rhythmik selbst dient immer der erste Schlag, Sam. Er ist quasi eine Art Ruhepunkt. Auf Sam kehrt der Tala-Zyklus immer zurück. Der indische Lehrer, Guru, verwendet in der Ausbildung auf der Tabla zur Memorisierung eine Handzeichensprache, ein System von Handklatschen, einer winkenden Abwärtsbewegung der Hand mit dem Handrücken nach unten und festgelegten Fingerbewegungen. Sie wird von dem Schüler auch später als Musiker in Konzertaufführungen verwendet. Der erste Schlag, Sam, auf den der Taler am Ende seines Zyklus zurückkehrt, wird durch ein Klatschen angedeutet. Ihm gegenüber übernimmt Kali in der Literatur als Lehrerschlag, der in einem Tala nicht gespielt werden darf, eine sehr wichtige Funktion. Kali verstärkt die Betonung der einzelnen Beats und wird durch eine winkende Handbewegung angedeutet. Die kleineren Segmente innerhalb der Talas werden schwach betont. Sie werden Tali genannt und das Ganze klingt dann zum Beispiel bei einem 5er oder 7er Beat, dargeboten von dem Multiperkussionisten Pete Lockett, der viele Jahre in Indien für das Studium der Rhythmik und diverser Instrumente verbrachte, etwa so. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Notation der Tala-Muster der Tekas werden die Tabla-Syllables mit Sam auf 1 durchnummeriert. Alle Talis werden ab 2 aufsteigend beziffert. Subankar Banaji wird uns nun auf der Basis eines 14er-Beates Ada Chautal in Begleitung des Sarangi-Spielers Ramesh Mishra den Rela-Typus zu Gehör bringen. Der Ada Chautal basiert auf den Chautal, einem 12er-Beat mit 6x2 Einheiten. Chautal findet sich häufig in der Literatur als Chartal oder Choftal wieder. Die Wortbedeutung ist vier Schläge und deutet damit bereits auf seine Vipak-Struktur von vier Gruppen hin. Die Schematas zu Chautal wie zu allen Haupttalas finden Sie auf unserer Website. So wie Subankar Banaji den Chautal mit 2 Beats auf 14 Schläge erweitert, bedient er sich für den gestalterischen Wechsel der stilistischen Formen von Rela und Tukra. Im Rela werden aus einem Grundgerüst von reinen Bols größere Muster und Variationen des rhythmischen Themas entwickelt. Tukra als fixe Komposition fügt sich sehr häufig an Rela an und schließt eine Performance ab.